lüstet es nach Amoklauf. Ich wünsch mir ein Vernichtungskrieg. Doch da beides grad nicht möglich ist, mach ich einfach Volksmusik. Ich esse selten Sauerkraut, lass mir vor dem Sauerkraut. Ich hasse es zu buchstabieren und die Polizei zu schmieren. Eigentlich hasse ich den Staat, doch ohne Salz schmeckt hier so fad. Faschismus wirkt längst angestaubt und gestern wurde ich ausgeraubt. Ja, alles muss sich reimen, sonst bewirft man uns mit Steinen. Dann würden wir sicherlich weinen, deshalb müssen wir uns bemühen. Wir waren nie bei den Soldaten, wir mögen auch keinen Sauerbraten, und trotzdem hat sie ihn verlassen und alle tun den Benny hassen. Blechbrunnen können denn nicht sprechen, Blechbrunnen kann man vergessen. Tabak geht viel zu schnell leer, in Bayern stirbt der letzte Bär. Wurstverkäufer sind penibel und haben einen kurzen Schniedel. Ja, alles muss sich reimen, sonst verwirft man uns mit Steinen. Würden wir sicherlich weinen, deshalb müssen wir uns bemühen. Elefanten essen gerne Tofu, er hat das Bügeleisen angelassen. Wolfgang macht mit Dieter Schluss, am 4. Mai werde ich bei dir sein. Ach Niki, das hat sich jetzt gerade überhaupt nicht gereimt. Oh ja, stimmt, naja. Alles muss sich reimen, sonst bewirft man uns mit Steinen. Dann würden wir sicherlich weinen, deshalb müssen wir uns bemühen. Du sollst nicht reimen! Du sollst nicht reimen! Du sollst nicht reimen! Was hab ich dir gesagt?